Als die Alliierten nach Kriegsende ihre Suche nach deutschen Wissenschaftlern und militärtechnischen Unterlagen beginnen, stoßen sie auf geheimnisvolle Zeichnungen und Fotografien. Glaubt man ihren Veröffentlichungen, dann waren die Erfolge im Umgang mit der technomagischen Energie größer als bislang angenommen. So soll bereits Ende 1942 der erste Start einer leicht bewaffneten Flugscheibe unter der Bezeichnung Vril 1 gelungen sein. In einem weiteren Archiv finden die Fahnder die Bauzeichnung eines fast 140 Meter langen, zigarrenförmigen Schiffes mit der Bezeichnung Andromeda, in dem 5 Flugscheiben Platz fanden. Sie tragen die Bezeichnung Vril und Haunebu. Ein abschließender Bericht des amerikanischen Geheimdienstes enthüllt, wie weit die Arbeiten fortgeschritten waren. Er spricht von 9 deutschen Produktionsstätten, in denen die Flugscheiben getestet und gebaut wurden. 8 davon wurden am Kriegsende vollständig evakuiert. Wer diesen Befehl ausführte und wohin die Anlagen gebracht wurden, ist bis heute nicht geklärt.